Menschen kam des Wegs daher, wohl 18 Jahre alt. Und als der Jäger Siege singt, rief er sie an ganz laut. Hallo, ich bin ein Jägersmann und du wirst meine Braut. Hallo, ich bin ein Jägersmann und du wirst meine Braut. Das Mädchen war vor Schreck erblasst und sprach, das kann nicht sein. Denn so ein armes Mädel darf ein Jägersmann nicht rein. Was schert mich Reichtum, Geld und Gut, habt ihr ins Herz geschaut? Hallo, ich bin ein Jägersmann und du wirst meine Braut. Hallo, ich bin ein Jägersmann und du wirst meine Braut. Und soll ich dein Feindliebchen sein, mein lieber Jägersmann, dann frage du mein Mütterlein, ob ja ich sagen kann. Nickt sie mit ihrem greisen Haupt, dann sag ich dir vertraut. Hallo, du bist mein Jägersmann und ich bin deine Braut. Hallo, du bist mein Jägersmann und ich